Daten und Passwörter, Kreditkartendaten, Zugangsdaten und so weiter. Problembeschreibung. Neben den bereits erwähnten Anwendungen gibt es natürlich noch zahlreiche andere, welche von einem perfekten Datenschutz profitieren könnten. Die Frage, wie man sein Passwort oder andere Zugänge hochsicher abspeichern könnte, besteht schon lange. Und alle bestehenden Passwörter und Zugangsdaten stellen bei zentralen Systemen ein attraktives Angriffsziel dar. Die Lösung. Dezentrale Systeme könnten hier zum Beispiel alle Passwörter über einen eigenen Private Key sichern. Nachdem dies auf allen Computern gleichzeitig passiert, wäre ein Hackangriff praktisch ausgeschlossen. Herausforderungen. Dieses Problem via Blockchain zu lösen, dazu ist auf jeden Fall noch viel Aufklärung nötig, damit immer mehr Menschen die Probleme bei Passwörtern, Kreditkartendaten und so weiter klarer werden. Gerade bei den rein digitalen Anwendungen fallen ja viele der physischen Herausforderungen weg, wie sie etwa beim Thema Identität bestehen. Aus diesem Grund wären Blockchains hier ausgesprochen gut geeignet. Alternativmöglichkeiten. Verliert man jedoch zum Beispiel den Private Key zu seinem dezentralen Passwortmanager, dann war's das mit den Passwörtern. Nötig ist hier eventuell die eine oder andere Kombinationslösung, um nicht einen K.O. des Nutzers zu verursachen, wenn dieser seinen Private Key verliert. Praxisbeispiele. Datenschutz wird immer wichtiger. Und je mehr Hacks und negative Nachrichten es bei zentralen Services gibt, desto eher gebe ich Startups in diesem Bereich eine Chance. Gründet man also in einer strategischen Nische im digitalen Bereich, so sind die physischen Herausforderungen anderer Blockchain-Anwendungen nicht ganz so existent. Und die Vorteile einer Blockchain kommen viel mehr zum Vorschein. Neben Passwortmanagern sollte man als Hörer an alle Dienstleistungen denken, welche man selbst verwendet und bei denen man seine Daten eingeben muss. Stell dir folgende Fragen. Wie könnte man diese dezentralisieren? Die besten Ideen entstehen oft aus der Lösung eines eigenen Problems. Nach dem riesigen Anwendungsbereich Datenschutz kommen wir jetzt zur nächsten Anwendungsgruppe, den Smart Contracts.